Kundgabe 4363. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.7.1948. Gebet. Um Jesu Christi willen. In seinem Namen. Der sich ans Kreuz schlagen ließ, wendet alle Liebe den Menschen zu, die zu ihm rufen, um Hilfe. Er wird keinen in der Not lassen, denn er hat zu euch die Worte gesprochen. Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er wird euch das Kreuz tragen helfen. Er wird für euch die Last auf sich nehmen. Er wird euch mit Rat und Tat zur Seite stehen, so ihr an ihn glaubet und daran, dass er für euch gestorben ist, dass er gelitten hat, auf dass ihr nicht zu leiden brauchet. An ihn sollt ihr euch wenden, denn er selbst rufet euch mit den Worten: Kommet zu mir. Er verheißet euch seinen Beistand, seinen Trost und seine Stärkung. Und so leistet diesem Rufe Folge und nehmet sein Angebot der Liebe an. Er wird euch wahrlich nicht vergeblich flehen lassen. Er wird in Not und Leid euch Tröster sein und von euren Schultern nehmen die Last, die euch drückt, weil er euch liebt. Seine Liebe ist unwandelbar. Es ist göttliche Liebe, die keine Einschränkung kennt. Er legt nicht das Maß von Menschen an, sondern er kennet kein Maß. Er gibt, wo nur seine Gnade gefordert wird. Und seiner Liebe könnet ihr euch anvertrauen. Und deshalb solltet ihr euch stets an ihn wenden, wenn ihr Hilfe benötigt. Denn er und der Vater sind eins. Der Vater von Ewigkeit hat seine Hülle zum Aufenthalt gewählt. Er hat sich mit ihm verbunden, auf ewig. Und so rufet ihr den Vater, so ihr Jesus Christus anrufet. Ihr rufet den mächtigsten Geist von Ewigkeit, der euch wahrlich alles erfüllen kann und auch alles erfüllen will, um euch seine Liebe und seine Macht zu bezeugen. Er hat sich verkörpert in dem Menschen Jesus. Er selbst sprach die Worte durch ihn zu euch. Kommet alle zu mir. Und so gilt jeder Ruf, den ihr dem Kreuzträger Jesus Christus zuwendet, dem Vater von Ewigkeit selbst. Und also werdet ihr keine Fehlbitte tun. Um Jesu Christi willen wird euch geholfen werden in jeder geistigen und irdischen Not. In seinem Namen solltet ihr beten. Denn sein Name ist gesegnet bis in alle Ewigkeit. Und wer seinen Namen in aller Andacht ausspricht, der wird auch den Segen des Namens an sich spüren. Ihm wird geholfen werden. Ihm wird erfüllet, was er erbittet bei Gott, um seines geheiligten Namens willen. Darum rufet ihn an, so ihr in Not seid. Gedenket seiner Worte und haltet euch daran, dass sie in Liebe gesprochen wurden und auch in Liebe gehalten werden. Denn seine Verheißung lautet ferner: So ihr den Vater in meinem Namen bittet, wird er es euch geben. Amen.